Übung 13. Hören Sie und markieren Sie die Wörter mein, sein, ihr und ihr. Ist das Ihre Schwester? Nein, das bin ich. Ich und meine Familie. Meine Eltern und Großeltern. Hier ist mein Bruder und seine Familie. Seine Frau, seine Tochter und sein Sohn. Und das ist meine Schwester und ihre Familie. Ihre kleine Tochter und ihre zwei Söhne.